Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Mein Blut ist Ignazio Cassis und ein bisschen Emmanuel Macron. Auf dem Weg zur Arbeit im Labor fallen mir die Earpods aus den Ohren. Nach dem Aufstehen mache ich mir einen Tee aus Schweizer Alpenkräutern. Ich kenne, ich will Stabilität. Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Wenn ich die Nachrichten lese, halte ich mir die Hand vor den Mund und greife dann zur Fondue-Gabel. Ich lese von Demonstrationen, bin aber schon ein wenig müde. Ich döse ein wenig in einem Kinosessel, mitten in meiner Stadt, meinem Montbijou, während in einer nicht allzu weit entfernten Stadt die Filmrollen explodieren. Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Ich plane meinen Sweet 30 in Montreux und einen Weekend-Trip nach Paris. Drinks in Basel und Saint-Louis. Die Zeit vergeht wie im Flug, während draußen die Bomben knallen. Ich kann nicht über den Krieg schreiben. In meinem Kopf Geschrei und in meinen Beinen. Ich drehe Runden wie ein geschlagener Hund. Alles, was ich denke, alles unter der Sonne und dem blauen Himmel. Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Nie würde ich für mein Land kämpfen. Nie würde ich für ein Land sterben. Ich würde Abrüstung schreien. Ich kenne, ich will Stabilität. Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Und ich kann nicht über den Krieg schreiben. Live-Ticker und Panikattacken. Was heißt Neutralität? Es heißt Grau, wo normalerweise Farbstufen wären. Emmanuel Macron telefoniert. Schon wieder? Ich wasche mein Gesicht, wie jeden verdammten Morgen.